Ja, das Problem scheint auch zu sein, dass das für Christa Wolf, das wird sie sicher ablehnen. Aber wenn sie das so sagt, war sie entweder in einer bestimmten Situation, wo sie meinte, dass es nötig ist, das so zu sagen und das zu trennen, ne? Also Arbeit und Moral. Ne? Aber die Trennung ist ja rein kapitalistisch. Ne? Und die darf man doch nicht akzeptieren als, Ausgangspunkt. Dass das entstehen kann, ne? Aber das ist eine ganz andere Frage. Ne? Aber, Sie sagten, aber es ist auf jeden Fall ein ungesunder Zustand, wenn das getrennt ist. Ja, das ist klar. Das oder es spricht dafür, dass man in einem ungesunden Zustand lebt. Ja. Aber Sie sagten, Ideologie mit der eigenen Produktion. Ja. Ideologie produzieren. Also nicht doch auch in gewissem Sinne Moral produzieren. Nein, das heißt das nicht. Nee. Das frage ich. Ja. Ob das da damit drin ist. Nee, das heißt, Leute in Auseinandersetzungen hineinziehen, die man für nötig hält. Ja. Und sie sicher auch mit Instrumenten auszustatten für diese Auseinandersetzung. Aber das heißt nicht, dass man den Ausgang ihnen vorbestimmen sollte oder könnte. Ne? Ja. Mhm. Man kann versuchen, ihnen bestimmte Waffen zu empfehlen und so, aber ich würde das doch nicht als moralisierend sehen. Ne? Betrifft das diesen Vorgang oder dieses Bild des Künstlers, was schon mehrfach aufgetaucht ist im Gespräch, moralisieren, einerseits als eine moralisch gerichtete Stellungnahme des Künstlers als Staatsbürger, die aber scharf zu trennen ist von der künstlerischen Produktion und dem, was damit erreicht wird. Es ist ganz gut, dass Sie das noch sagen. Man muss, glaube ich, da wirklich noch drüber reden. Das Problem ist doch, wenn ich eine Moral habe, dann ist es die, dass ich keine Zeile herauslassen darf, bevor sie für mich gut und fertig ist. Also ein Arbeitsethos oder wie man das nennen will. Und das ist die Moral, die man als Künstler hat und die gesellschaftliche Pflicht auch. Wenn man anfängt, irgendwas auszulassen, was man nicht ganz gut und nicht ganz fertig findet, dann das ist unmoralisch. Und auch wenn man etwas ändert, ohne davon überzeugt zu sein, das ist für sich, dass es geändert werden muss, das ist auch unmoralisch. Und damit schädigt man die Gesellschaft. Das ist eine asoziale Haltung. Also die moralische Haltung des Künstlers, wenn ich die zugleich... Ja, und damit hängt natürlich zusammen die Frage, und das ist, glaube ich, eine Grundfrage bei uns. Man muss irgendwann begreifen, dass das gut gemeint eben überhaupt nichts ist, nichts bedeutet. Und dass nur die Kunstwerke, die auch technologisch auf der Höhe sind, politisch was bewirken können. Das klingt vielleicht ganz abstrakt im Moment, weil es schwer im Einzelfall zu beweisen ist. Aber wenn wir überhaupt den Marxismus ernst nehmen in dem Bereich auch, dann muss das stimmen. Und ich habe so oft erlebt, auch in Diskussionen, gerade mit Arbeitern, dass man mit denen nur ins Gespräch kommt, über die, also in wirkliches Gespräch, über die technische Seite von Kunst. Sobald sie anfangen zu begreifen, dass das Arbeit ist, dass das gemacht wird, das Machen interessiert sie. Und das wird viel zu wenig benutzt, dieser Anknüpfungspunkt. Man kann jeden Arbeiter für Kunst interessieren, wenn man ihn daran packt, dass ihn interessiert, wie etwas gemacht wird. Man versucht ihnen immer etwas, also im Grunde... Was steckt doch dahinter, die Fragen, dass es um sie geht? Nach dem Zwang zu schreiben, Da war ja die Frage, warum schreiben und warum Stücke? Und warum so schreiben? Da ist die Frage, biologisch oder moralisch keine Alternative. Das passt da nicht dazu. Aber vielleicht kann ich hier nochmal zu dem Punkt, an den ich vorhin versuchte heranzukommen, ausgehen von der Kritik, verständlichen Kritik, an der Wirkungslosigkeit von Institutionen, Kollektivität zu organisieren, Arbeitserfahrungen zu vermitteln oder wie auch immer, die ja auch beinhalten müssten, Verständigungen zu schaffen im Sinne der Stützung eigenen Wollens, Partnerschaften zu entwickeln. Vorhin hatte ich versucht zu fragen, sehen Sie außerhalb dieser Einrichtungen, wo das nicht funktioniert, für sich persönlich solche Möglichkeiten von Partnerschaftsbeziehungen, sind die notwendig für Sie? Sie haben erzählt von Anregungen durch Knake zum Beispiel, von Anregungen durch Zitate von Becher, schon nicht mehr durch die Person, aber in Äußerungen. Ist das für Sie wichtig, diese schwer zu beschreibenden Partnerschaftsbeziehungen, die es ja sind, Anregung doch durch eine Person? Oder können Sie letztlich, oder müssen Sie vielleicht sogar letztlich in der endgültigen Entscheidungsfrage, ich schreibe so und nicht anders, auf jede Rückversicherung, auf einen Mitverständigen verzichten? Wir müssen Partner aussehen, mit denen Sie können. Auch. Mit denen Sie wollen? Ja, wollen und können. Das sind alles Fragen, die ich mir an sich nie stelle. Aber vielleicht ist es ganz simpel. Zum Beispiel, wenn ich irgendwas lese, dann, ob das Theorie oder was anderes ist. Ja, nee, Theorie. Bei Belletristik ist es anders. Bei Literatur bin ich doch angewiesen auf die Qualität im Detail auch. Ja. Und ja. Wenn die nicht da ist, dann langweilt es mich so schrecklich, dass ich es nur mit Qualen zu Ende lesen kann. Bei Theorie ist das anders. Da ist es an sich prinzipiell so, dass ich zunächst mal den Ausgangspunkt völlig akzeptiere und alles dann lese, eigentlich mit der Optik des Autors. Und alles erstmal aufnehmen. Oder ich versuche das jedenfalls. Ich kann schwer Theorie lesen, wenn ich von vornherein jetzt da Widerstände aufbaue dagegen. Ich glaube zunächst mal alles, was da steht. Und das kann dann eine halbe Stunde später schon alles weg sein. Aber so kann ich das nur aufnehmen. Ja, Sie merken schon, ich bin mit der Frage überfordert eigentlich, weil ja, die Frage habe ich mir nie gestellt. Sagen Sie es nochmal ganz zugespitzt. Ja. Es gibt in einer bestimmten gesellschaftlichen Phase Spätbürgertum, die verbreitete Theorie, der Künstler ist letztlich einsam. Erleben Sie diese Einsamkeit auch im Sozialismus, im realen Sozialismus? Ja, aber auf eine ganz besondere Weise. Ich würde das nicht mehr mit Einsamkeit formulieren. Für mich war oft ein Problem, also der Brecht schreibt so stolz, besonders in seiner Jugend, dass er immer so ganze Seiten und Zitate übernehmen konnte in seine Werke und so, und das ging alles so schön rein und er freute sich, wie das so passt. Und ich habe mir oft Mühe gegeben, das auch zu machen. Und es ist mir nie gelungen, irgendein Zitat unverändert zu übernehmen. Das ist meine Einsamkeit. Das, also ich mit einer ganz neuen Epoche zu tun habe und einem ganz neuen Wirklichkeitsmaterial. Und ich habe keine Modelle und keine Vorbilder dafür. Ich kann da bei einer bestimmten Situation immer an eine Situation bei Shakespeare denken oder bei Homer, was Heiliges aufzuschwatzen oder zu zelebrieren. Auch die Kinder, nicht die ja. Jedem Aufführungsgespräch erst fragen, ja, Darf ich da mal den Versuch machen, kurz zu sagen, was für Braun der Hauptpunkt bei der Beantwortung dieser Frage war. Er sagte, für ihn die asozialste Haltung, die er sich denken könne, sei die, dass wir mit dem Volkseigentum Zustände, gesellschaftliche Zustände erreicht hätten, wovon manche Leute meinten, die sind nun so gegeben und die Leute müssen nur halt noch besser werden. Ich verstehe es nicht, aber ich müsste es versuchen vielleicht. Also er meint, es gibt die Haltung oder die Meinung, die Zustände sind richtig. Also nur müssen nicht weiterentwickelt werden. Nur die Leute passen noch nicht so rein. Ja, die Leute müssen sich noch ein bisschen ändern, die sind noch nicht gut genug. Also das wird erlebt, wenn es nicht so klappt, dann haben wir automatisch Moral. Dann haben wir also aktive Moral. Das ist so eine Technokratenhaltung. Ja, oder Bürokratenhaltung. Ich meine nicht von Braun, die er da kritisiert. Sicher richtig. Ich glaube nur, dass es auch wieder nicht produktiv ist, die Sache daran aufzuhängen, weil es wieder eine Mechanisierung ist eines Prozesses. Also er hält da einen Prozess an, um ihn zu erkennen oder ihn zu durchschauen. Und den ertappt man aber nie an dem Punkt, wo er stillsteht. Ich glaube nicht an diese Denkweise. Ich glaube, die kommt aus dem Philosophiestudium. Also aus unserem Philosophiestudium. Ich würde nie darauf kommen, eine Frage so zu stellen. Ich glaube nicht daran, dass das was nützt und dass das produktiv ist. Weil es wieder nur im Moralischen endet, also im Moralisieren. Man kann einen Prozess nicht anhalten. Ja, ich meine vor allem diese Optik ist die man im Philosophiestudium bei uns lernt. Und die ist ganz unpraktisch, diese Optik. Die nützt nichts. Die führt nur dazu, dass man moralisiert wieder. Er moralisiert damit über diese Haltung gegen die Technokraten. Ohne zu untersuchen, aus welchen materiellen Bedingungen nun die Haltung von diesen Leuten kommt wieder. Es ist also eine unvollständige Analyse, eine Analyse, die irgendwann abgebrochen wird. Und dann kommt man zu solchen Kästen. Deswegen glaube ich nicht, dass das was nützt, das so anzusehen. Und ich verstehe es auch immer ganz schwer. Naja, ich fürchte nur, sie hat ihn jetzt aus der Erinnerung. Ja, nee, vielleicht ist das ganz gerecht. Vielleicht liegt es an Ihrer Philosophie. Nee, gar nicht. Der Erinnerung. Jetzt haben wir es ja alles gebraucht. Vor 8 Wochen. Nee. Vor 8 Wochen war das Interview. Ja. Ich weiß nicht, erinnere mich also einfach so, dass er sehr stark hinaus wollte auf die Kampfmoral als Prozess. Nicht? Also wenn überhaupt moralisieren, nicht? Also im Sinne einer Kampfmoral, der zu bewirkenden Veränderungen. Also wenn Sie sagen, ich habe als Autor im Schaffensprozess, da stehen für mich moralische Fragen, sagen Sie doch. Ja. Nee, ist das für mich überhaupt keine moralische Frage. Das entsteht nur aus der Befragungssituation jetzt. Für mich ist es selbstverständlich, ich kann nicht schlafen, ich kriege Magengeschwür, wenn ich etwas anders mache, als ich es für richtig halte. Ja. Da ich keine Magengeschwür kriegen will, mache ich es eben so, wie ich es richtig finde. Ja. Das ist eigentlich gar keine moralische Frage, das ist eine biologische Sache. Ach so. Im Grunde. Ja, ich weiß nicht, was ich mit dem ist wirklich biologisch. Aber doch solche ähnlichen Haltungen eben auch noch sicher bei den Zuschauern mitbewirken wollen. Solche ähnliche Haltungen, wie sie sich selber abverlangen beim Schreiben. Nicht? Und da hatte ich also die Braun verstanden. Also. Denn ich sage gar nichts gegen seine Intention, die ist völlig in Ordnung. Ne? Ich glaube, ich wehre mich nur gegen solche Festlegungen, weil ich nicht glaube, dass das zu irgendwas führt, wenn man Leuten die Schuld gibt an irgendwas. Das kann man außerdem, aber man kann nur Personen eine Schuld geben und nicht Gruppen. Und das hilft mir sicher dabei. Die zu beschreiben, weil dadurch so Zufälliges wegfällt und man sieht schneller, was der Kern der Sache ist. Aber ich kann nie etwas verwenden, was schon gemacht worden ist. Weil die, das Material, mit dem ich zu tun habe, ist so komplex und so neu zusammengesetzt, mindestens zusammengesetzt, dass ich nicht alexandrinisch verfahren kann. Also ich kann nichts verwenden, was schon ausformuliert ist. Das ist die neue Einsamkeit, glaube ich, die überhaupt nicht mehr jetzt mit Stimmung oder so belastet ist. Ne? Dass man einem neuen Material gegenübersteht. Und alles eigentlich aus, also man muss warten, bis dieses Material antwortet. Es gibt so einen Spruch von Picasso, den ich immer ganz gut fand. Die jungen Künstler sind steril, weil sie sich Fragen stellen, bevor das Kunstwerk sie ihnen stellt. Das finde ich ganz gut. Und das gilt gerade für uns. Man darf nicht zu früh Fragen stellen. Der Stoff oder das Thema, mit dem man befasst ist, stellt dann schon Fragen. Und dann muss man sehen. Ja. Aber man darf sich nicht vorher so viele Fragen stellen. Wird man nicht oft durch Entwicklungstraumaturgen oder ähnliche Leute dazu gezwungen, sich die Fragen zur Zeit zu stellen? Das ist sicher ein Problem. Also für mich war es nie so sehr eins, weil ich die nie ernst genommen habe. Wobei das eine Anstrengung war, die nicht ernst zu nehmen, sehr oft, das ist klar. Aber das ist einfach lebensnotwendig, das abzuschieben. Überhaupt diese Anstrengung, den vielen, also Sie haben, das zitiert nicht, jedes Big A-Mitglied kann mir sagen, oder macht das so, ist das anders. Fand ich sehr lustig. Und das ist aber doch real so, und das ist ja auch nicht nur negativ, das ist ja auch ein echtes Stück. Sozialistischer Entwicklung, aber es ist es hat, sehr kompliziert. Ich habe noch viele dann, Seiten. Also, ja, wie wird man jetzt war eine Feier, weil es Prämien gab im BE und da besaufen sich alle und da kamen dann ungefähr drei vom BE und besoffen zu mir und sagten, also, ich habe da so Probleme mit meiner Tochter und du musst unbedingt mal ein Stück schreiben. Ich erzähle dir da Geschichten, also meine Tochter und überhaupt, und das ist ja ganz schlimm und ich komme mit der überhaupt nicht mehr klar, da musst du ein Stück schreiben. So weil es ist an sich auch wieder was Rührendes. Ne? Die glauben, so Literatur ist unmittelbare Lebenshilfe. Ne? Und es ist auch ein Vertrauensbeweis natürlich. Ne? Aber es ist dann ganz schwer, denen zu sagen, dass man nun nicht unmittelbar über ihre Tochter und Probleme mit der Tochter ein Stück schreiben kann. Und wie entgeht man also solchen Ansprüchen? Es gibt ja auch andere. Also das Theater sind 500 Mann, die sind einer. Nicht? Und das ist ja auch eine Machtfrage, nicht? Wenn ein Streit fällt. Wie behauptet man sich da? Was heißt, wie kann man sich behaupten? Das hängt erstens von der Gage ab. Das ist die erste Voraussetzung, glaube ich. Je höher die Gage, desto größer ist die Möglichkeit, sich durchzusetzen. Weil die Gage, auch wenn sie geheim gehalten wird, spricht sich herum. Und das ist ein Maßstab dann. Das ist wirklich so. Das ist ganz simpel. Ja. Weil wer so viel Geld kriegt, der muss was zu sagen haben. Oder der hat wen im Hintergrund oder was immer. Naja, und dann ist es sicher ein Problem, wie man sich so im Arbeitsalltag verhält. Und da gibt es zwei Aspekte. Einmal darf man nicht zu oft in der Kantine sitzen und man darf nicht zu freundlich sein mit den Leuten. Das ist leider so. Das wird dann auch benutzt, um Autorität abzugraben und abzubauen. Aber man darf auch nicht unfreundlich sein. Also das ist klar. Ja, und die andere Seite ist, dass man bestimmte Verpflichtungen einhalten muss. Wenn ein Termin ist, muss man eben da sein. Das ist das, was verständlicherweise Leute, die an einen bestimmten Zeitplan gebunden sind und zu einer bestimmten Zeit da sein, die nehmen das übel, wenn man solche für sie selbstverständlichen, wenn auch vielleicht manchmal quälenden Sachen nicht ernst nimmt. das ist schwer sehr oft, aber. Aber darauf ging Ihre Frage, das glaube ich. Doch, weil jemanden, wenn es so schwierig ist, sich durchzusetzen, wenn eine Dramatik erkannt wird. Und das ist auch eine Machtfrage, glaube ich. Es ist nicht, wäre nicht ein Weg dazu, den Dramatikern mehr Macht zu verschaffen. Ne? Oder glauben Sie das nicht? Also, Sie hat es schon mal angesprochen, nicht? Ja, wie sollte man das machen? Zum Beispiel selber Intendanten sind oder Oberspielhalter oder weil sie sind gesponnen, ja. Oder in wirklich entscheidenden und machtpolitisch gesicherten Einfluss auf ein Theater hätten zum Beispiel. Würden Sie das für richtig halten? Ich weiß nicht, wie das funktionieren sollte im Moment, solange die Theater so sind, wie sie sind. Ich bewundere ungeheuer die Berghaus zum Beispiel. Jetzt als Frau schon schwer, dann mit allen Vorurteilen, die aus der alten Ära dagegen sie existieren. Sie ist an sich absolut unfähig, so Verwaltungskram und so zu machen. Sie muss das aber immer machen. Es gibt keine funktionierende Dramaturgie an dem Haus, es gibt nichts, was funktioniert. Alles landet irgendwie auf ihrem Tisch. Sie muss inszenieren, sie muss auch noch in der Staatsoper inszenieren manchmal. Und ich stelle mir das furchtbar vor, wenn ich auf dem Stuhl säße. Ich wäre also absolut unproduktiv und aus. Ne? Ja. Da müssten also die Theater anders sein. Ich glaube ja. Ja, das geht eigentlich auf das Problem, ob wir überhaupt am Theater was geändert haben in der Struktur. Ob das nicht einfach schlechte bürgerliche Theater sind, die wir haben. Ja, was müsste denn das sein? Denn zum Beispiel bei aller Demokratie im Theater, also über künstlerisch-ökonomischen Rat und BGL, was da alles jetzt mitbestimmt, ne? Wenn so ein Gremium über den Spielplan befinden kann, dann befindet es natürlich ökonomisch darüber zunächst. Das heißt über den Erfolg. Und an ziemlich jedem Theater, glaube ich, wird das Stück Erfolg haben, was politisch nicht relevant ist. Also Publikums- und Kassenerfolg. So ist es im Moment. Und da behindert ständig die Demokratie die Kulturpolitik. Wie kommt es, dass Sie nach dem Bau, jetzt weiß ich nicht, ist nicht mein Fach, Entstehungsjahr, nicht zum Jahr 65, ja. Keinen Gegenwartsstoff mehr als Gegenstand für ein großes Stück gewählt haben? Was verstehen Sie unter Gegenwartsstoff? Also wann fängt die Gegenwart an? Ja, aktuellen. Aktuellen Stoff, der also auch in anderen Bereichen als der Kunst, Wirtschaftspolitik, Ideologie, Bildung, Agitation als ein zentraler gilt. Beispielsweise Produktionsthematik. Organisationsformen der Produktion. Volker Pauens versucht mit Tinka, ja reflektieren solche Organisationsformen, Automatisierung zu bewältigen. Vielleicht wäre statt Gegenwartsstoff natürlich idiotisch. Ich habe vor 5 Stunden eigentlich schon das Gegenteil gesagt. Ja. Ich auch. Als aktuell politisch besonders interessant geltende Stoffe, Themen, etwa durchaus Meinungsstreit, also als Folge der Wirkung, Tourette, jemand von außerhalb, ist ja ein solides Stück und von keinem DDR-Autor. Aber das ist doch christliches Drama eigentlich, oder? Christliches Laienspiel, wie man das so nennt im Fachkreis. Oh. ist kein konstruktiver Beitrag. Nee, Aber es bietet sich für den Außenstehenden eine gewisse Linie an. Der hat da also mal in den 60er Jahren doch sehr präsent vorbrechend und provozierend in einem gewissen Sinne. Das würde ich mir dann schon überlegen. Eine Lohndrückerkorrektur. Auf die Thematik bezogen, jetzt so tuend, als seien andere Dinge dazu gar nicht gesagt worden. Und sich dann bis zum Bau vorgekämpft in der in der Bewältigungsversuchung von solchen aktuellen, sich vorrangig in der Sphäre der materiellen Produktion, so hieß das hier, oder heißt das hier wohl, in ablaufenden Problemkreisen bewegt. Bau ist, was wir alle gemeinsam nicht begreifen, aber das ist Tatsache, nicht inszeniert worden bei uns. Ist die Tatsache, dass es nicht inszeniert wurde und sie ihren Ärger hatten. Gibt da ja auch einige Gespräche und Äußerungen dazu, abends in den Formen und an anderen Stellen. Es geht jetzt unter das Niveau zu fragen, war das der Grund? Nee, das war bestimmt nicht der Grund. Das ist ein ziemliches Problem, also was so die Produktionssphäre angeht. Da glaube ich einmal, dass ich im Moment, also ich würde nichts sehen, was mich da interessiert. Nachbau. Das Problem und, Bau ist ja auch nicht bewältigt, noch nicht gelöst in der Wirklichkeit. Das hat aber wirklich nichts zu tun mit der Tatsache, dass es nicht gespielt ist. Aber mich interessiert das nicht und ich sehe im Moment keine Möglichkeit, einen Stoff zu finden in dem Bereich, der nicht eher ein Problem der Organisationswissenschaft wäre, als der Literatur. Und ich finde eigentlich, dass das parasitär ist, wenn man die Aufgabe eines anderen, einer anderen Arbeitsgruppe okkupiert. Das ist ja schon ein bisschen ein Problem bei Bau, ne? Dass die Vorlage mit einiger Gewalt zum dramatischen Anlass gemacht ist. Also ein ähnliches Verhältnis zwischen Stoff und Stück. Wie bei Homburg, wo die Originalgeschichte auch eine ganz andere ist, als das, was Kleist damit sagen wollte. Und so ein ähnliches Missverhältnis zwischen Stoff und Kunstwerk ist da auch. Ne? Und das ist sicher ein Grund, warum es schwer ist, sich vorzustellen, wie man das inszeniert. Ne? Ja. Deswegen kann man es trotzdem machen, wahrscheinlich. Aber das ist bestimmt ein Grund, der da eine Rolle spielt. Und ich sehe da überhaupt keinen Ansatz im Moment für sowas bei uns. Weil das glaube ich auch doch, wenn Sie den Dworetzky anführen, dass da bei uns doch die Art Fragestellung wie bei Dworetzky, die erscheint mir angewandt oder umgesetzt auf unsere Produktionsverhältnisse sogar ein bisschen simpel. Deswegen habe ich das so polemisch gesagt mit dem christlichen Einspiel. So einfach ist es bei uns nicht. Ich weiß nicht, ob es in der Sowjetunion so einfach ist. Das kann ich nicht beurteilen. Aber das erschiene mir zu simpel für uns. Und das kann sehr nützlich sein, dieses Stück, weil es eben nicht in Halle spielt, für ein Publikum bei uns, um Sachen hier daran zu messen. Aber ich glaube nicht, dass man eine solche simple Konstellation auffinden könnte und glaubhaft machen könnte in unserer Produktion. Keine Linie, gerade Blockade stattgefunden. Ja,